Hallo Leute, willkommen zu Historix, der Geschichte-Podcast für jedermann. Mein Name ist Gin de Bottle und das ist die erste Episode dieses Podcasts. Für jetzt habe ich mir überlegt, eine Chronologie-Serie zu machen, in der ich ein bisschen darüber erzähle, was Chronologie eigentlich ist, wie Geschichte in Epochen eingeteilt wird und woher wir eigentlich unsere Kalendersysteme haben und welche Kalendersysteme es eigentlich so auf der Welt gibt. Falls ihr mehr herausfinden wollt, ein paar Grafiken und vielleicht auch noch einen Text dazu lesen wollt, dann geht doch auf meine Webseite historixpodcast.wordpress.com und surft da gerne ein bisschen rum. Ihr könnt mir Fragen stellen und auch Kommentare abgeben und natürlich auch gerne Ideen beisteuern, was euch denn so interessieren würde, und ich werde schauen, ob ich solche Dinge denn beantworten könnte. So, damit würde ich mal sagen, fangen wir doch einfach mal an. Also, was ist Chronologie eigentlich? Chronologie alleine ist die Lehre vom Zeitbegriff, Zeitmessung und Zeiteinteilung. Deswegen das Wort Chronologie. Kennt ihr bestimmt auch alle von dem Wort Chroniken. Hat ja auch damit zu tun, dass irgendwelche Adligen sich gedacht haben, sie schreiben ganz, ganz viel Zeug auf, das irgendwie wichtig war. Das ist das, was für uns Historiker besonders wichtig ist, dass Menschen sowas aufgeschrieben haben. Für uns ist die Chronologie eine sehr wichtige Hilfswissenschaft, weil sie uns hilft, die Ereignisse aus der Vergangenheit zu datieren. Allerdings ist das Problem eben, dass unser heutiges Kalendersystem natürlich nicht das gleiche ist wie das Kalendersystem von damals. Und darum müssen wir das auch alles nochmal umrechnen, was jetzt eigentlich wann passiert ist. Wichtig ist Chronologie also für unsere zeitlichen Einordnungen von Ereignissen in der Vergangenheit, und vor allen Dingen ist Chronologie der erste Schritt, um Geschichte überhaupt verstehen zu können. Schließlich wird das alles ein bisschen chaotisch, wenn wir anfangen zu sagen, wir lernen jetzt über die Französische Revolution und danach lernen wir darüber, wie Steinzeitmenschen ihre Höhlen bemalt haben. Das funktioniert natürlich nicht. Das macht alles sehr, sehr seltsam und durcheinander, und dann werden wir irgendwann mal überhaupt nicht verstehen, wie wir eigentlich zu unserer heutigen Zeit gekommen sind. Deswegen wichtig zu wissen, wann ist was passiert. Das ist auch der Grund, warum in der Schule immer Jahreszahlen abgefragt werden, weil natürlich immer wieder die Überlegung kommt, wann ist das eigentlich passiert, und um diese Chronologie beizubehalten. Dabei sollte ich allerdings sagen, Geschichte hat viel mehr mit Zusammenhängen zu tun als mit der Jahreszahl. Aber gut, eine unserer bekanntesten chronologischen Messungen, würde ich es jetzt mal nennen, ist zum Beispiel unsere Messung von einem Tag. Wir haben Stunden und Minuten, und das haben wir bis heute. Das wurde sehr früh mal festgelegt, und anscheinend ist es eine sehr logische Sache, den Tag einzuteilen, sonst würden wir es ja heute nicht mehr machen. Um das Ganze nochmal in geschichtlicher Perspektive zu sehen, Chronologie bedeutet natürlich, wie wir das einteilen. Das heißt, Geschichte passiert immer in Sequenzen, in bestimmten Zeitblöcken. Traditionell ist unsere Zeiteinteilung, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, um die Zeit von Christi Geburt angesetzt. Darum gibt es die Abkürzung in Englisch und in Deutsch, die bedeutet vor Christus, also in Deutsch hast du dann V.chr ist die Abkürzung für vor Christi Geburt, und alles, was nach Christi Geburt hat überhaupt kein Kürzel. Im Englischen ist für alles, was vor Christus passiert ist, BC, before Christ, und alles, was danach passiert ist, AD, und das heißt Anno Domini, was so viel heißt wie im Jahre des Herrn. Das findet man sehr häufig in englischer Literatur, auch manchmal in deutscher Literatur, allerdings ist das eher weniger der Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch den nicht-religiösen Teil davon. Der nicht-religiöse, also die nicht-religiösen Abkürzungen, zumindest im Englischen, ist einmal BCE, also BCE für Before Common Era, und CE für Common Era. Also das gibt es natürlich auch. Allerdings ist traditionell gesehen das Ganze mit vor Christus und Anno Domini eher die richtige Sache. Vor allen Dingen auch, da man dann im Mittelalter eben angefangen hat, Anno Domini als Kürzel zu schreiben, wenn es um Jahreszahlen ging, und das hat man dann einfach mal übernommen. Wichtig zu wissen ist, dass wir kein Jahr Null haben. Also Christi Geburt ist nicht so, ach, das ist das Jahr Null, sondern wir fangen sofort mit Jahr 1 an. Was dazu führt, dass es natürlich viele Fragen aufwirft. Zum Beispiel, warum sind wir jetzt gerade in den 2000ern im 21. Jahrhundert? Gerade weil wir kein Jahr Null haben. Wie man das berechnet, das könnt ihr auf meiner Webseite nochmal nachlesen, weil da will ich jetzt nicht so großartig ins Detail gehen. Dann hätten wir den Teil zumindest abgearbeitet. Geschichte an sich wird, wie ich gesagt habe, in Zeitblöcken eingeteilt. Wir kennen das als Epochen. Das sind die größeren Zeitblöcke. Allerdings werden Epochen auch wieder in kleinere Zeitblöcke runtergebrochen. Bei uns im Deutschen sind das dann Dekaden und Jahrhunderte und Jahrtausende. Im Allgemeinen unterscheiden wir in Deutschland drei Perioden, also drei Epochen. Wichtig zu wissen, wie man Epochen einteilt, ist, jede Epoche hat die gleichen Charakteristiken, also die gleichen Eigenschaften. Hat jetzt zum Beispiel die Steinzeit natürlich den gleichen Charakter, die gleiche Eigenschaft, dass alle Werkzeuge und Waffen und sowas aus Stein hergestellt wurden und in der Bronzezeit aus Bronze und so weiter und so fort. Übergänge von Epochen sind allerdings eine spezielle Sache. Es ist ja nicht so, dass jemand in der Antike mal ins Bett gegangen ist, am nächsten Morgen aufgewacht ist und gesagt hat, juhu, ich bin jetzt im Mittelalter. Das funktioniert natürlich nicht, das ist ja Quatsch. Deswegen gibt es zwischen den Epochen sogenannte Sattelzeiten. Das sind diese Transformationszeiten, wo die Charakteristika oder Eigenschaften von beiden Epochen noch bestehend sind, bevor man dann sich adaptiert hat in die nächste Epoche. Ein gutes Beispiel ist der Übergang von Mittelalter zur Moderne, zur Neuzeit. Das ist die Zeit, wo wir die Hexenverfolgung haben, aber schon bessere Technologien wie den Buchdruck. Das ist beides noch fest verankert. Und erst nach einer Zeit hören die Hexenverfolgungen auf und dann beginnt so die Zeit, wo man feststellt, dass das mit Gott und Satan vielleicht doch nicht so ganz das Richtige ist und kommt in diesen ganzen Industrialisierungskreislauf und damit eben in die Moderne. Jetzt habe ich ja schon erklärt, dass natürlich Geschichte in unterschiedliche Zeitblöcke eingeteilt wird. Und wir sprechen natürlich immer nur von Epochen, weil das die kleinen Zeitblöcke sind, mit denen wir sehr viel zu tun haben. Und innerhalb dieser Zeitblöcke erklären wir natürlich Dinge. Es gibt allerdings zwei übergeordnete Zeitblöcke, würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist die Vorgeschichte und Geschichte. Vorgeschichte wird alles genannt, was keine schriftlichen Quellen hat. Also wo niemand irgendwelche Texte aufgeschrieben hat. Und das ist meistens so die Zeit mit Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, Kupferzeit. Dieser ganze Kram, wo man noch nicht wirklich was aufgeschrieben hat, wo wir nur Höhlenmalereien haben und Scherben und Werkzeuge, aber auf jeden Fall eben keine schriftlichen Quellen. Und Geschichte im Gegenzug ist alles ab dem Zeitpunkt, wo Menschen begonnen haben, etwas aufzuschreiben. Also sobald wir Textquellen haben, wo wir was nachlesen können, fangen unsere drei Epochen an. Antike, Mittelalter, Neuzeit. Antike bzw. das Altertum beginnt vor Christus, ab dem Punkt, wo der Mensch eben angefangen hat, Dinge aufzuschreiben. Und es ist hauptsächlich oder sehr, sehr viel ist die Hochkultur der Maya zum Beispiel, der Ägypter, auch der Chinesen und der Inder. So die Zeit der Hochkulturen fällt in die Antike rein, aber dann eben auch die Zeit der Griechen und die Zeit der Römer ebenfalls. Datiert wird die Antike ungefähr vom 8. Jahrhundert vor Christus bis 500, 600 nach Christus. Dann beginnt das Mittelalter, das ist von 500, 600 nach Christus bis ungefähr 1600 nach Christus. Und dann beginnt die Neuzeit, von ungefähr 1600 nach Christus bis 1945. Und ab da nennen wir es Zeitgeschichte. Alles, was von 45 danach kommt, ist Zeitgeschichte. Die Neuzeitepoche ist auch unterteilt in zwei unterschiedliche Zeiten eigentlich. Und zwar die Entdeckung Amerikas und der Buchdruck. Das ist so der Beginn der frühen Neuzeit. Die wird allerdings nur eingeteilt bis 1800, wo es dann in die Industrialisierung überging. Und dann die Neuzeit findet statt von 1800 bis 1945, was bei uns eben die Zeit der Weltkriege war. Und ab 45 ist dann die Zeitgeschichte, alles was nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, der ganze europäische Aufbau. Jetzt habe ich ja vorher schon erklärt, dass wir Datierungsschwierigkeiten haben mit alten Kalendersystemen. Wenn man sich überlegt, die Maya hatten einen anderen Kalender als wir heute. Das bedeutet, wir müssen umrechnen von verschiedenen Kalendersystemen, um auf Daten zu kommen, die mit unserem heutigen Kalender übereinstimmen. Wenn wir sagen würden, wir rechnen zurück von hier bis 1945, funktioniert das ja noch, weil wir den gleichen Kalender hatten, aber alles, was vor dem gregorianischen Kalender passiert ist, da muss man dann natürlich rechnen. Und dann ist es wichtig zu wissen, welche Kalendersysteme wir eigentlich auf der Welt bisher hatten. Wir unterscheiden zwischen vier Kalendersystemen. Es gibt den ältesten Kalender der Menschheit überhaupt, das ist der Mondkalender. Selbsterklärend, man beobachtet einfach den Mond und macht Striche, also das ist natürlich nichts Neues und ich glaube, das ist das Logischste. Aber ja, der älteste Kalender, Mondkalender, Abnahme, Zunahme des Mondes. Dann gibt es noch den Sonnenkalender, das ist unser heutiger Kalender, wir richten uns nach dem Sonnenjahr. Und es ist ein bisschen fehlbenannt und immer noch nach dem Glauben, dass die Sonne sich um die Erde dreht, deswegen Sonnenjahr. Aber eigentlich müssten wir es umtaufen in Erdjahr, weil es ist tatsächlich, wenn sich die Erde um die Sonne dreht. Dann gibt es noch eine Mischung aus dem Mond- und Sonnenkalender. Das ist der Lunisolarkalender. In dem spezifisch werden die Monate nach dem Mond berechnet und das Jahr aber nach der Sonne. Eine seltsame Mischung, aber offensichtlich hat es mal funktioniert. Und als letztes gibt es noch den stellaren Kalender. Der richtet sich nach der Berechnung eines wieder auftauchenden Sterns. Das beste Beispiel dafür ist in Ägypten, weil die Ägypter haben natürlich alles berechnet nach dem Stern Sirius. Wenn Sirius am Himmel wieder aufgetaucht ist, kam nämlich kurz danach die Nilüberschwemmung und das war das Wichtigste für deren Anbauweise. Manche Kulturen hatten auch zwei unterschiedliche Kalender, nämlich den zivilen Kalender für die normale Bevölkerung und einen Kalender spezifisch für den Adel. Das ist auch etwas, das sich in Ägypten immer wieder gezeigt hat. Da wird dann umgerechnet nach dem zivilen Kalender, bedeutet das dies und das und fällt auf den und den Tag. Jedes dieser Kalendersysteme versucht, so nah wie möglich an das Sonnenjahr heranzukommen. Unser heutiger gregorianischer Kalender macht es eben durch das Schaltjahr, dass wir alle vier Jahre einen Tag mehr haben, um auszugleichen, dass wir uns natürlich auch ein bisschen langsamer hin und her bewegen. Weltweit wird jetzt der gregorianische Kalender verwendet, das ist der offizielle Kalender. Allerdings haben auch Kulturen wie zum Beispiel China und Indien immer noch ihren kulturellen und traditionellen Kalender parallel zum gregorianischen Kalender. Einige der ersten Kalender, die es auf der Welt gab, sind zum einen der schon erwähnte stellare Kalender der Ägypter. Es gibt noch die Himmelsscheibe aus der Bronzezeit Europas und einer der anderen ältesten ist der runde Kalender der Maya, der irgendwann mal aufgehört hat und deswegen dachte ja jeder 2012, die Welt ginge unter. Und es gibt auch einen sehr, sehr alten Kalender, das ist der sumerische Kalender. Einige Fun Facts zum Thema Chronologie und Kalender und Zeiteneinteilung. Die Sumerer aus Mesopotamien entwickelten ein Sexagesimalsystem 3000 vor Christus, was sie dazu benutzt haben, zu berechnen, dass ein Tag 24 Stunden hat und eine Stunde dadurch 60 Minuten. Und das ist das System, das wir heute noch haben, von 3000 vor Christus. Die Babylonier hatten 2000 vor Christus einen Mondkalender und haben dadurch berechnet, dass der Mond 29,5 Tage braucht, um einmal um die Erde zu wandern, beziehungsweise einmal sich um sich selbst zu drehen. Deswegen gibt es 12 Monate zu 30 Tagen. Allerdings ist das Mondjahr immer etwas kürzer als das Sonnenjahr und um sich dem Sonnenjahr von 365,25 Tagen anzupassen, haben die Babylonier sich entschlossen, den 13. Monat als Schaltmonat einzufügen. Ich weiß leider nicht, wie oft, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Allerdings, ihr seht schon die Parallelen zu unserem heutigen Kalender, alle vier Jahre Schalttag. Und der letzte, den ich am faszinierenden finde, das letzte, was ich gelesen habe, war, dass 432 vor Christus die Griechen einen sehr kompliziert berechneten Lunisolarkalender verwendet haben, der so genau auf das Sonnenjahr angeglichen war, dass er nur alle 228 Jahre um einen einzigen Tag korrigiert werden musste. Das nenne ich mal präzise Berechnungen. Krass, oder? Ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein kleiner Überblick über Chronologie. Natürlich nicht alles und natürlich nicht besonders detailreich. Aber um das nochmal zusammenzufassen, Geschichte ist eine Erzählung der Zeit, der vergangenen Zeit. Und um zu verstehen, in welcher Weise die vergangene Zeit zusammengehört und wie sich das Ganze aufeinander ausgewirkt hat, müssen wir natürlich wissen, wie man Epochen einteilt und wann was passiert ist. So langweilig Daten auch sind, wir müssen es leider wissen. Und dabei ist dann eben wichtig zu wissen, welche Kalendersysteme wurden in welchen Epochen verwendet und dann beginnt der Rechenspaß. Das ist leider, wie das funktioniert. Natürlich ist unser heutiger Kalender nicht einfach so entstanden. Es gibt sehr viele Momente, in denen man den Kalender reformiert hat und so weiter. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Kalender in unterschiedlichen Kulturen. Deswegen möchte ich diese Serie eben aufbauen. Das war jetzt nur so ein kleiner Überblick über die Chronologie und die Chronologiegeschichte. In den nächsten Episoden dieser Serie möchte ich auf andere Kulturen eingehen und deren Kalendergeschichte, auch Europa und die Kalenderreformen in Europa. Die nächste Folge wird allerdings über das Kalendersystem in China sein. Und wenn euch das interessiert, dann hört beim nächsten Mal doch bitte wieder rein. Wie schon am Anfang gesagt, ihr könnt euch gerne auf meiner Webseite umschauen, historikspodcast.wordpress.com und könnt da mal ein bisschen rumstöbern. Ihr werdet ein paar Grafiken dort finden zu jedem Podcast, den ich mache. Jede Folge gibt es ein paar Hintergrundinformationen und natürlich auch ein bisschen Text und die Quellen, die ich verwendet habe. Also schaut gerne mal vorbei und ja, bleibt neugierig.